Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Contrabanda FM 91.4. Una radio lliure en un món poc lliure. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen zu dieser Sendung. Es ist der 2. Dezember 2024. Beginnen wir mit flotter Musik. Nils Kopbruch. Ich warte auf einen Regen, einen, der besonders ist, der alles wieder neu macht und den ganzen Schmutz wegwischt. Ein Regen, der das wegspielt, was ich auf der Seele hab. Ich warte auf diesen Regen und dann wasch ich's alles ab. Stell ich mich und da bleib ich dann, bis die Aussicht wieder klarer und der Himmel blauer ist. Dann werde ich alles los, was ich mir aufgeladen hab. Ich geh raus in den Regen und dann wasch ich's alles ab. Und was Staub war und Schmutz wird aus Gold sein. Und war, was nur Rauch war und Schein. Und die, die ich vergessen hab, die fallen mir wieder ein. Vergessen will, soll mir dafür verzeihen. Wir stolpern durch die Gegend und wir fallen und stehen auf. Wir greifen nach den Sternen und retten doch nur unsere Haut. Wir rennen und hinter uns, das jagt uns nach. Ich geh raus in den Regen und dann wasch ich's alles ab. Das, was man mich sehen lässt, ist nur scheinbar und vielleicht. Und selbst die Lügen sind nicht echt. Und wer nicht lügen kann, der schweigt. Hier trennen unsere Wege sich, die Zeit ist mir zu knapp. Ich muss raus in den Regen und dann wasch ich's alles ab. Und was Staub war und Schmutz wird aus Gold sein. Und war, was nur Rauch war und Schein. Und die, die ich vergessen hab, die fallen mir wieder ein. Und die, die ich vergessen will, dafür verzeihen. Und was Staub war und Schmutz wird aus Gold sein. Und war, was nur Rauch war und Schein. Und die, die ich vergessen hab, die fallen mir wieder ein. Und die, die ich vergessen will, sollen mir dafür verzeihen. Aquí en la calle, en una manifestación, es un sábado, exactamente sábado 23 de noviembre, son las 6 menos 20, estamos en la Plaza Universidad, delante del edificio de la universidad, y hay miles y miles de manifestantes aquí reunidos. ¿Por qué? ¿Por qué nos manifestamos hoy, Susana? Hoy nos manifestamos porque tenemos derecho a una vivienda. Y en Barcelona, sobre todo, que hay un nivel de especulación tanto o igual que en otras ciudades de Barcelona y del mundo, creo. Diese junge Frau meint, wir demonstrieren heute, weil es ein Recht auf Wohnen gibt. Und das ist in Barcelona mittlerweile unmöglich durch die Spekulationskrise, die die Leute immer mehr aus der Stadt verdrängt. Aquí a mi lado también Horacio. Un viejo conocido, has militado muchos años, ¿no, Horacio? En el sindicato Jogueters. Exacto, vamos. ¿Cómo ves la situación, Horacio, hoy, 2024? A ver, por un lado veo que hay mucha gente que se ha sumado al tema de la lucha por los alquileres. Pasa que es un momento difícil porque la vivienda ha entrado en el mercado absolutamente financiarizado. Y hay que luchar contra eso porque la vivienda es un derecho fundamental. Y así como a la salud, como a la educación. Es geht auch hier darum, sagt Horacio, dass die Finanzmärkte den Wohnungsmarkt übernommen haben. Und auch hier, wie beim Thema öffentliche Gesundheitsversorgung oder Schulen und Universitäten, die Grundrechte der Bürger nicht mehr garantiert sind, was sie sein müssten. Cualquier intento de, bueno, de regular este mercado de alguna forma y ponerle límites y cotos, ¿no? Sí, es eso. Son mercados como de plataforma que compran edificios enteros. Horacio schildert jetzt die dramatische Situation am Wohnungsmarkt, wo Finanzfonds ganze Häuser und sogar Häuserblocks aufkaufen, ob mit oder ohne Mieter darin, und diese dann verkommen lassen oder die Anwohner erstmal rausekeln mit unglaublichen Mobbingmethoden und so weiter. Besonders junge Leute mit geringem Einkommen haben auf dem Wohnungsmarkt keine Chance mehr. Sie können praktisch keinen Plan für ihr Leben entwerfen. Auch sind die faschistischen Agenturen ein Problem, die auf Anruf der Hauseigentümer die Leute aus ihren Wohnungen werfen, und natürlich noch die Zwangsräumungen. Das ist die Lage hier in Barcelona und an vielen anderen Orten im Lande. Acceder los jóvenes, independizarse, iniciar su vida. También está la gente que no puede pagar las viviendas y quedan en la calle sin alternativas residenciales. Ja, die Zwangsräumungen beginnen jetzt bereits bei geringen Mietverzögerungen. Da spielen sich oft wahre Dramen ab. Es gab und gibt immer wieder Selbstmorde von verzweifelten Menschen, die aus ihren Wohnungen rausfliegen sollen. Ich erinnere hier an den aufsehenerregenden Fall der zwei Schwestern, das war im Februar, glaube ich, die nach wenigen Monaten Mietrückstand geräumt werden sollten und es vorzogen, gemeinsam aus dem 5. Stock des Miethauses in den Tod zu springen. Porque habían fallado 3 o 4 meses de pagar su alquiler al propietario de la casa. Pues sí, la situación es seria. Horacio sagt, der wild wuchernde Kapitalismus hat eine sozusagen dystopische Dimension angenommen. Er sagt, ich habe mir das ja schon so vorgestellt, aber jetzt haben wir eine vollkommen militarisierte Welt mit Atomkriegsdrohungen und Palästina in Trümmern. Wir müssen das alles stoppen, denn sonst geht ja alles zugrunde. Das Klima, die Klimaleugner sind da. Wir haben ja gesehen, was in Valencia passiert ist bei der Regenflutkatastrophe. Also, es gibt so viele Dinge, die jetzt falsch laufen. Aber wir sind heute hier und demonstrieren wegen des Themas Wohnraum. Und wir melden uns lautstark und versuchen, das Panorama zu ändern. Vielen Dank, Horacio. Jo. Está aquí y con un mundo cada vez más militarizado, con amenazas nucleares, con Palestina destrozada. Bueno, nos están sucediendo realmente cosas atroces y tenemos que pararlo porque si no, temas climáticos con los negacionistas, que si hace poquito lo de Valencia, bueno. Creo que son muchas cosas, pero hoy estamos aquí por el tema de la vivienda. Hay mucha gente y espero que luego de esta mani importante al menos haga reflexionar un poco y podamos tocar alguna ley, tocar algo que alivie un poco el panorama. Gracias, Horacio. Ich habe gerade mit einem Vertreter der Mieterverbände hier in Barcelona gesprochen, eines Mieterverbands, der heißt Sindicate Llogaters. Das ist das Syndikat der Mieter. Er ist ein erfahrener Veteran auch im Kampf gegen Mietwucher und Spekulation und Gentrifizierung. Und wir haben natürlich eine sehr ernüchternde Bestandaufnahme machen müssen von allem, was hier abgeht, von den Ereignissen rund um den Wohnungsmarkt, wo Leute aus ihren Häusern verjagt werden, wo die Stadt praktisch leer wird. Die echte Bevölkerung, die autochthone Bevölkerung wird verdrängt und vertrieben und international people, internationale Investoren und auch natürlich Reiche aus anderen Ländern, die lassen sich hier nieder mit ihren Home Offices und ihren Projekten, und Barcelona verliert also seinen Charakter, seine Seele, und es bleibt am Ende eine leere Hülle. Kommen wir zurück zu dieser Demo hier jetzt am heutigen Samstag, dem 23. November 2024, mittlerweile, ja, würde ich sagen, 6 Uhr, jo, kurz vor 6, immer noch auf der Plaza Universidad, immer noch Tausende von Menschen. Die Demo ist meines Wissens nach noch nicht losgegangen. Wir warten immer noch, es wird sich ein riesiger Demozug formieren und er soll zur Plaza Sanz gehen. Wir werden sehen. Gut, agur, Niemandsland, Kontrabande FM. Ja, hier kommt es jetzt zu einem Stau der Leute. Die Leute protestieren, die Leute sind wütend, die Leute sind sauer. Barcelona hat keine Wohnungen, Barcelona ist in den Händen von Fondos Buitres und Dayan. Miras uno, por favor, muchas gracias. Ich bekomme gerade einen Flugplatz hier in die Hand gedrückt. La propiedad es un robatori, robem la propiedad. Also, Eigentum ist Diebstahl, klauen wir den Diebstahl oder so, oder klauen wir das Eigentum. So sieht's aus, meine Damen und Herren, auf der großen Demo gegen die Spekulation und die Wohnungsnot hier im Zentrum von Barcelona. Jo. Und dann haben wir noch ein Lied vom Salzburg und Bier-Album. Gucken, ob wir es raten können. Frauenname mit neun Buchstaben. Jupp! Ja! Obwohl es immer noch Februar, der Winter ist auch schließlich lässig, wie der Marschall schrie. Und schwere Wolken singen weg, und Tänzer rinnen immer bei, und es ist still wie im Blau am Asphalt. Kamikaze, der Stab, wo jeder Hilfe hoch wird und hört verhalten. Schwanzen, von Ostende bis Mekka. Wer das aufhält, sie fünf führt, wieder war ich noch nie. Jetzt alle Briefe, die ich geschrieben und die Affe schickt auch für die Durch. Entschuldigung, noch Porto zu dem Ort. All die Aufrevisionen, Paydays, Lessie, Lohne, Sensationen, wenn ich nicht mehr nach dem Sohn. Alexander, so, mein schöner Freund, ich rief dich an, Alexander den Lotto. Alexander, hier bist du. Mein schöner Freund, ich rief dich an, Alexander den Lotto. Hey, Alexander den Lotto. Wird sich wie neues rangierte Weihnachtsbaum oder Jahr. Den Abends, wenn sie sehen, ist schon nicht für dir. Und auch wenn auch gut ich dich lese, hier ob ich schlafe vor. Hätte ich mein Leben vor zu sehen. Glaub da, Alexander! Oder doch, und nicht genug! Und nicht genug! Alexander! Er hört auf so. Er war einmal so. Bloß einmal. We'll be right back. so schöne wie Prozess. Die waren aussichtslos, sie waren wirklich nicht. Dann hätte es sicher wie ein Armen. Da war so viel Kirche, Stolz und 100 Pro. Ja, das ist ein bisschen hier. Will ja sein. Alexander. Ihr habt so. Mein Schöner will dich nicht, geh ich dir aus. Alexander. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 284. Spanienkämpferinnen. Matamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie. Mujeres. Defender la vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres. In der Miliz, Ausländerinnen in einem Heer der besonderen Art. Sportlerinnen als erste Freiwillige auf Seiten der Spanischen Republik. Die Schweizerinnen Käthe Hempel und Clara Thalmann gehörten zu den ersten ausländischen Freiwilligen im Spanischen Bürgerkrieg. Das war reiner Zufall. Beide waren, unabhängig voneinander, als Sportlerinnen zur Volksolympiade in Barcelona angereist. Diese war für die Woche vom 19. bis zum 26. Juli 1936 als Gegenveranstaltung zu den Olympischen Spielen in Berlin angesetzt gewesen. Käthe Hempel und ihr Verlobter, der deutsche Emigrant Gerhard Wohlrath, kamen am 19. Juli, unmittelbar nach dem Aufstand der Generäle, mit dem Fahrrad in Barcelona an. Am selben Tag traten wir in die Miliz ein, beschreibt Käthe Hempel den prompten Entschluss, für die Republik zu kämpfen. Hempel und Wohlfahrt gehörten zur ersten internationalen Miliz, der Grupo Thälmann, benannt nach dem deutschen Kommunisten Ernst Thälmann. Clara Thalmann, die ohne ihren Mann Paul Thalmann zu den Spielen anreiste, wurde schon an der Grenze von Anarchisten aufgehalten. Diese zeigten sich von ihrem energisch vorgetragenen Wunsch, als Milizionärin Spanien zu verteidigen, beeindruckt und ließen sie durch. Anfang August zog sie in einer anarcho-syndikalistischen Kolonne an die Aragon-Front. Ihr Mann kam kurz darauf nach. Statt in einen Wettkampf zogen diese beiden Sportlerinnen ohne Zögern in einen Bürgerkrieg und erlebten einige Monate in der Armee, die nicht nur deshalb ungewöhnlich war, weil in ihr auch Frauen mit der Waffe dienten. Wie die Milizen funktionierten. Mit dem Putsch der Offiziere im Juli 1936 war die reguläre republikanische Armee zusammengebrochen und von der Regierung aufgelöst worden. In diesem Chaos bildeten Gewerkschaften und Parteien in aller Eile Milizen, die sich vor allem ihren jeweiligen Organisationen gegenüber verantwortlich und nicht einer Regierungsautorität gegenüber verpflichtet fühlten. Neben dem einheitlichen Arbeiter-Overall, dem blauen Mono, war den Milizionären nur ihre mangelnde Kriegserfahrung gemeinsam, konstatiert etwa der deutsche Historiker Walter L. Bernecker. Der englische Schriftsteller George Orwell, der als Freiwilliger in einer Miliz an der Aragon-Front war, erzählt in seinem Buch »Mein Katalonien« aus dem Alltag dort. Disziplin existierte nicht. Wenn ein Befehl einem Mann nicht gefiel, trat er aus dem Glied vor und argumentierte heftig mit dem Offizier. Trotz allem war es dieses zusammengewürfelte Volksheer, das über Monate den aufständischen Truppen Widerstand leistete und einen raschen Sieg der Putschisten verhinderte. Bernecker bezeichnet diese ersten Monate als eine Zeit der Selbstverteidigung des Volkes. Besonders legendär wurden die Arbeitermilizen Madrids, die die Einnahme der Hauptstadt durch die Frankisten lange verhinderten. Nach dem Abzug der Regierung Richtung Valencia Anfang November 1936 kam es in Madrid zu einer Massenmobilisierung. Die Gewerkschaften UGT und CNT stellten selbst Bataillone aus Eisenbahnern, Friseuren und Schneidern auf. Es gab ein Bataillon der Schullehrer und ein Bataillon der grafischen Künste, berichtet der Militärhistoriker Anthony Beaver. Gleich nach dem Putsch hatte sich in Katalonien das Zentralkomitee der antifaschistischen Milizen, eine Vereinigung aller Parteien Barcelonas, gebildet. Die stärkste Gruppe waren die Anarchisten, die hier traditionell eine größere Rolle spielten als in anderen Teilen Spaniens. Innerhalb weniger Tage schickte das Zentralkomitee die ersten Milizen von Barcelona an die Front. Darunter waren sowohl Kolonnen der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft CNT als auch der marxistisch-antistalinistischen Partei PUM, zu deren Kämpfern später auch George Orwell gehörte, sowie Truppen der PSUC, der Einheitspartei von Kommunisten und Sozialisten in Katalonien. Soweit möglich, und das war meist nicht ausreichend, wurden die Milizen bewaffnet und dann in den Kampf geschickt. Orwell erinnert sich, als er im Dezember 1936 nach Tagen des Wartens an der Front endlich ein Gewehr erhielt. Ich erschrak vor Entsetzen, als ich sah, was man mir in die Hand drückte. Es war ein deutsches Mausergewehr aus dem Jahr 1896. Militärische Ausbildung hatte kaum jemand, die meisten waren Arbeiter. Die bekannteste Miliz der Anarchisten war die Kolonne des Anarchisten Buenaventura Durruti, die in Katalonien und Aragon nach Einschätzung von Paul Thalmann 30.000 bis 40.000 Mann stellte. Für die Truppen der PUM wird eine Zahl von rund 10.000 Milizionären geschätzt. Darunter sollen rund 700 Ausländer gewesen sein. Für die Anarchisten und PUM ging es nicht nur darum, den Putsch niederzuschlagen, wie für die republikanische Regierung und die Kommunisten, sondern gleichzeitig eine soziale Revolution durchzuführen. Die Milizen waren in ihrem Eigenverständnis keineswegs nur kämpfende Einheiten. Sie fühlten sich zugleich verantwortlich für den wirtschaftlichen, sozialen und politisch-administrativen Neubau, stellt Bernecker fest. In Teilen des republikanischen Spaniens, besonders stark in Katalonien, bildeten sich revolutionäre Komitees und Kooperativen, die Verteidigung, Verwaltung, Landwirtschaft und Industrie übernahmen. Jede Funktion in der Abteilung, beschreiben die Thalmanns das politische Leben in der Kolonne Durruti, wurde durch demokratische Wahl besetzt. Die Gewählten konnten jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abgelöst werden. Die Kolonne Durruti erntete an ruhigen Tagen an der Aragon-Front auch mal Weizen in der Agrarkooperative. In unserem Frontabschnitt gab es keine Kämpfe und so zogen oft einige Trupps Milizionäre mit den Bauern zur Landarbeit aufs Feld, berichtet das Ehepaar Thalmann. Die Milizionäre sollten der Bevölkerung keineswegs mehr als unbedingt notwendig zur Last fallen. Täglich erhielten drei Mann den Auftrag, mit der Bauernfamilie gemeinsam das Essen vorzubereiten. Die Bauern aßen auf Kosten der Miliz mit. Die Durruti-Kolonne zeichnete sich nicht nur durch ihre Internationalität aus, sie war auch politisch offener als andere Milizen. Hier kämpften Anarchisten gemeinsam mit Sozialisten und Kommunisten. Andere Kolonnen waren fast ausschließlich nach der politischen Ausrichtung aufgestellt. Politische Zerwürfnisse blieben aber auch hier nicht aus. So verließ das Ehepaar Thalmann nach einigen Monaten die Kolonne Durruti, eine einvernehmliche Trennung aufgrund ideologischer Differenzen. Von vielen Ausländern wurden die Milizen mit großem Staunen, wenn auch oft mit Sympathie betrachtet. George Orwell, der sich immer wieder über die Eigenheiten der spanischen Milizen ärgert, zollt ihnen dennoch Respekt. Natürlich gab es dort keine vollständige Gleichheit, schreibt Orwell über die Milizen, aber es war die größte Annäherung daran, die ich je gesehen oder in Kriegszeiten für möglich gehalten hatte. Die militärische Effizienz der Milizen wurde häufig bezweifelt. Zum einen wurde ihnen großer Heroismus bescheinigt, zum anderen aber auch Feigheit vor dem Feind vorgeworfen. Der englische Militärhistoriker Anthony Beaver erklärt diese Diskrepanz so: Bei den Angriffen der Nationalisten zeigte sich, wie psychologisch instabil die Arbeitermilizen waren. Bei Straßenkämpfen, wo sie in Gruppen auftraten, verhielten sie sich tapfer bis zur Tollkühnheit. Aber Artilleriebeschuss und Bombardements aus der Luft, im offenen Feld, ertrugen sie nicht, weil sie sich weigerten, Schützengräben anzulegen. Aus gutem Grund, so erklärte es der sozialistische Regierungschef Largo Caballero. Die Spanier sind zu stolz, um sich in den Boden zu wühlen. Das sozialistische Selbstverständnis der PUM und der anarchistischen Milizen brachte sie in wachsenden Widerspruch zu den traditionellen Kräften. Die Regierung versuchte, die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Auch die Kommunisten waren an einer starken Zentralgewalt interessiert, in der sie größtmöglichen Einfluss gewinnen wollten. Die antistalinistische PUM war ihnen besonders verhasst, aber auch die Anarchisten mit ihren Komitees und der basisdemokratischen Politik standen ihnen dabei im Weg. Und den loyalen Resten der regulären spanischen Armee waren diese von klassischer militärischer Disziplin weit entfernten Milizen ohnehin ein Gräuel. Die spontanen Volkstruppen wurden nur so lange geduldet, bis es gelang, wieder eine traditionelle Armee aufzubauen. Von Herbst 1936 an wurde die Militarisierung, also die Eingliederung der Milizen, in das Ejército Popular, die neue republikanische Volksarmee, vorangetrieben. Kommunistische Milizen, die etwa bei der Verteidigung von Madrid eine große Rolle gespielt hatten, hatten weniger Probleme, sich in eine reguläre Armee einzufügen als sozialrevolutionäre Gruppen. Deren Ende kam spätestens mit dem sogenannten Bürgerkrieg im Bürgerkrieg in Katalonien, in dem sich die Parteien der republikanischen Seite gegenseitig bekämpften und die Kommunisten den Anarchisten und Marxisten eine vernichtende Niederlage bereiteten. Bis Mitte 1937 waren dann alle Milizen in die republikanische Armee überführt und einem einheitlichen militärischen Oberkommando unterstellt. Milicianas aus aller Welt. Wie viele ausländische Frauen unter den Milizionärinnen waren, ist nirgendswo erfasst. Es gab keinen den internationalen Brigaden vergleichbaren Verwaltungsapparat. Außerdem wurden Frauen vor allem in den ersten Kriegswochen, in denen noch viel mehr Chaos herrschte, aufgenommen. Dazu kommt, dass Frauen kaum über offizielle Kanäle den Milizen beitraten. Das entsprach zum einen nicht dem spontanen Wesen der Milizen, zum anderen hatten sie Angst, abgewiesen zu werden. In der Literatur sind die Milicianas nicht viel mehr als ein Mythos der frühen Kriegswochen, der zum Symbol der Revolution in Spanien wurde. Allzu oft werde die Rolle der Frauen an der Front hochgespielt, so der häufige Tenor. Es gibt allerdings zahlreiche Hinweise auf Frauen, die in den ersten Wochen an vorderster Front kämpften. Der Ansturm der Ausländerinnen auf die Milizen war zwar sicher keine Massenbewegung, doch auch sie haben viele Spuren hinterlassen. So ist etwa gesichert, dass zumindest 6 deutsche Frauen bei den anarchistischen Milizen waren. Ein weiteres Zeugnis gibt Golda Friedemann. Im dritten Teil werden wir darüber berichten, über ihre Lebensgeschichte. Die Deutsche lebte seit 1934 in Barcelona und half 1936 im Organisationskomitee der Arbeiterolympiade. Gleich nach dem Putsch zog ihr Mann mit der internationalen kommunistisch-sozialistischen Gruppe Thälmann an die Front. Sie selbst koordinierte noch vor der Gründung der internationalen Brigaden den Zustrom der Freiwilligen in Barcelona. Im Auftrag der KPD reiste sie Anfang August 1936 selbst an die Front von Aragon, um sich bei den Milizen ein Bild über die Lage zu machen. Bei Tardienta traf sie die Holländerin Fanny Schönheit und notierte in ihrem Bericht: Besuchte Fanny liegt mit einer Maschinengewehrabteilung am Rande eines Dorfes an der Frontlinie zur Fliegerabwehr, traf sie allein an. Braun gebrannt, kurze Männerhosen, Männerunterhemden, selbstgemachte Strohhüte. Fanny Schönheit war laut Friedemann zweite Maschinengewehrschützin des ersten Maschinengewehrs der ersten Kolumna, im Zivilberuf Bildhauerin. Die junge Holländerin berichtete in Friedemanns Report selbst über ihren Einsatz und ihre Motive. Die spanischen Kameraden haben sich allmählich daran gewöhnt, dass ein holländisches Mädchen ein Maschinengewehr bedient und ernsthaft mit seinen spanischen Genossen die Zeit in Spanien erkämpft, in welcher Mann und Frau in Spanien unabhängig die gleichen Rechte haben werden. Ich bin froh, daran mitarbeiten zu können, den revolutionären Frauen ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten zu zeigen. Auch Milizionärinnen aus anderen Ländern sind überliefert. sowie die englische Künstlerin und Kommunistin Felicia Brown, die englische Marxistin Sybil Wingate, die italienische Trotzkistin Virginia Gervasini oder die österreichische Anarchistin Leopoldine Kokes. Für 2 Monate kämpfte auch die französische Philosophin Simone Weil in der anarcho-syndikalistischen Kolonne des Buenaventura Durruti. Sie hätte nicht einfach nur zusehen können, schrieb sie später. Im Juli 1936 war ich in Paris. Ich liebe den Krieg nicht, aber was mir im Krieg immer am entsetzlichsten vorgekommen ist, das ist die Situation derer, die in der Etappe bleiben. Als ich einsehen musste, dass ich, und wäre es wider Willen, moralisch Partei ergriff in diesem Krieg, das heißt, dass ich jeden Tag und jede Stunde den Sieg der einen und die Niederlage der anderen Partei herbeisehnte, musste ich mir sagen, dass Paris, was mich betraf, Etappe war. Ich nahm den Zug nach Barcelona, um mich freiwillig zu melden. Nach einem Unfall kehrte sie nach Frankreich zurück. Tatsächlich durften aber nur wenige Milizionärinnen eine Waffe tragen. Einigen Frauen wurde die Waffe ausdrücklich verweigert. So versuchten außer Käthe Hempel und Clara Thalmann auch noch einige andere Schweizerinnen an die Front zu kommen. Sie scheiterten aber an der Politik der PSUC. Die sozialistisch-kommunistische Einheitspartei in Katalonien stand bewaffneten Frauen an der Front noch abweisender gegenüber als Anarchisten oder PUM-Marxisten. Die Schweizerin Annie Thoma Brunner berichtete: »Es wurde mir nicht gestattet, mit einem Gewehr an die Front zu gehen. Zuerst brauchen die vielen Männer, die hier herumgehen, Gewehre«, hieß es. Gemeinsam mit ihrer Freundin Martha Waldmeier ging sie dann, wenn auch schon nicht als Soldatin, so doch als Sanitäterin an die Front von Tardienta. Dort landete auch Hedwig Enderli. Auch sie wäre gern mit ihrem Mann mit der PSUC-Kolonne an die Front gezogen. Doch nur ihr Mann wurde zugelassen. Vom PSUC-Sekretariat wurde ihr beschieden, die Front sei nichts für Frauen. Dieser Ansicht waren auch die meisten männlichen Spanienkämpfer. Eine der ersten Aktionen des britischen Kommandanten der internationalen Brigaden, Fred Copeman, war, die Schützengräben von Frauen zu säubern. Mica Echeverri sah das ganz anders. Die in Argentinien geborene Französin wurde zur berühmtesten und einflussreichsten ausländischen Milizionärin. Sie war wahrscheinlich die einzige Ausländerin im spanischen Bürgerkrieg mit Befehlsgewalt über Soldaten. Echeverri hatte sich mit ihrem Mann Hipólito Echeverri gleich nach dem Aufstand den Milizen angeschlossen. Ihr Mann übernahm das Kommando über eine Kolonne der PUM, zu der auch Mica und ein paar spanische Milizionärinnen gehörten. Mitte August 1936 fiel er. Danach übernahm die Witwe nach und nach Befehlsgewalt. Sie wurde schließlich zum Hauptmann der 2. Kompanie des Lenin-Bataillons ernannt und erwarb sich bei verlustreichen Kämpfen an verschiedenen Fronten militärische Verdienste. Die Reste ihrer Kompanie wurden bei der Überführung der Milizen in eine reguläre Armee Anfang 1937 in die 38. Brigade eingegliedert. Sie selbst wurde zur Adjutantin des Bataillonskommandanten befördert. Sie hörten »Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges«, Folge 284. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Spanienkämpferinnen« von René Luxitz, »Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939«. Das Buch ist im Jahr 2012 im Litverlag Wien erschienen. Eine Niemandsland-Produktion 2024. Pasaremo. Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 2. bis zum 16. Dezember 2024. Katalanisch in Katalonien. 8.000 Personen stehen auf den Wartelisten für die kostenlosen Katalanischkurse, die von der Generalitat angeboten werden. Zeitweise waren es sogar 18.885 Personen, die meisten von ihnen Ausländer. Das Consorci per la Normalización Lingüística, das die Kurse durchführt, ist realistisch. Viele Menschen brauchen nur das Zertifikat, um einen Job zu bekommen oder eine administrative Bedingung zu erfüllen, zum Beispiel für die Aufenthaltserlaubnis. Bekannt sei auch, so ein Sprecher des Consorci, dass, wenn man einmal das Zertifikat hat, die Sprache so gut wie nicht gesprochen wird, weder auf der Arbeit noch im täglichen Miteinander. 70% aller im Ausland geborenen Menschen in Katalonien sprechen kein Katalanisch oder nur bruchstückhaft. 13% der in Katalonien lebenden Bürgerinnen und Bürger geben laut einer jüngsten Umfrage des Consorci an, kein Katalanisch zu verstehen. 25% sprechen die Sprache nicht und 35% können nicht auf Katalanisch schreiben. 2,3 Millionen Menschen äußern die Absicht, Katalanisch lernen zu wollen. Doch bei dem derzeitigen Angebot würde es 20 Jahre dauern, bis sich alle Schülerinnen und Schüler einschreiben könnten. Andere Bildungsinstitutionen erweitern hier das Angebot, etwa das Projekt Vincles oder die Kulturorganisation Omnium. Thema Geschichtsbewusstsein, Vergangenheitsbewältigung. Das Polizeikommissariat auf der Via Laietana, Symbol der politischen Repression, vor allem während der Zeit des Frankismus, scheint seine Tage als Jefatura de la Policía Nacional gezählt zu haben. El Govern, das ist die katalanische autonome Landesregierung, hat beim Innenminister Grande Marlaska eine Eingabe eingereicht, in der darum gebeten wird, ein Abkommen auszuhandeln, um das Kommissariat bzw. das Gebäude, in dem es sich befindet, in ein Zentrum zum historischen Angedenken umzuwandeln. Es soll dort die Repression während der Diktatur, aber auch danach dokumentiert werden. Besonders die Partei Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, drängt seit über 20 Jahren in verschiedenen politischen Foren auf diese Lösung. Das heißt, die Umwandlung des Gebäudes in eine Gedenkstätte. Kaum einen Rahmen haben die ERC ausgelassen, etwa den Stadtrat, das Landesparlament, aber auch den Kongress in Madrid. Im Gegenzug wolle man der Polizei einen modernen und funktionsgerechten Sitz anbieten. In der Vergangenheit gab es bereits verschiedene Modelle einer Verwandlung des Gebäudes. Die Sozialisten etwa hatten vorgeschlagen, die Polizeiwache zu belassen, aber in einem Nebengebäude die Gedenkstätte einzurichten. Der Consejero für Justicia und demokratische Qualität, Román Espadaler, betont, dass die aktuelle Polizei eine vollkommen demokratische sei und nicht mit der Polizei der Vergangenheit verglichen werden könne. Sie merken, man will sich in dieser Richtung gegen Kritiker absichern. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Thema Hard Rock, Las Vegas vor den Toren Barcelonas. Dieses Hard Rock soll laut Esquerra Republicana de Catalunya, den katalanischen Republikanern, durch einen parlamentarischen Gesetzesvorschlag zum Scheitern gebracht werden. Der Gesetzesvorschlag verlangt eine Besteuerung von bis zu 55% von Glücksspieleinnahmen, statt der von den Rechtskatalanisten der Junts in der Vergangenheit versprochenen 10%. Damit würde sich die Casino-Stadt Hard Rock, ein Projekt der internationalen Investitionsfonds, vor den Toren Barcelonas nicht mehr lohnen. Ja, zu viel Steuern zahlen, dann kommen wir nicht. Auch die Sozialisten unter Präsident Illas verkünden, einen solchen Gesetzesvorschlag zu unterstützen. Die Einigung zwischen ERC und PSC, also den Sozialisten, macht nun den Weg frei, um den Haushalt Kataloniens für 2025 verabschieden zu können. Fun City Barcelona. Das alte Hin und Her zwischen Gastronomie und Anwohnern geht weiter. Zwei Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Gaststättenverband und seine Klientel, Kneipen, Bars, Restaurants und ihre Straßenterrassen einerseits, der Nachbarschaftsverband andererseits, FAVB, Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Die Anwohner haben am 15. Oktober 2024 18.000 Unterschriften beim Rathaus eingereicht, indem die Modifizierung der Ordinanzen, das heißt des Erlasses über die Terrassen in Straßenlokalen gefordert wird. Das Minimum von 15.000 Stimmen wurde klar erreicht. Weniger Terrassen, weniger Lärm abends auf den Straßen fordern die Anwohner. Den exzessiven Straßenlokalen mit ihrem bis tief in die Nacht lärmenden Terrassenbetrieb sollen neue Schranken auferlegt werden. Die Kneipenbesitzer waren allerdings auch nicht faul und haben ihrerseits 35.634 Unterschriften eingeholt, um ihr Geschäftsmodell zu verteidigen. Nos vemos en las terrazas. Wir sehen uns auf den Terrassen wieder. Auf den Straßenterrassen lautet das Motto der Kneipiers und Schankwirte. Sie verteidigen den sogenannten Terrassenpakt von 2018, der mit dem Rathaus vereinbart worden war. Darin sind Öffnungs- bzw. Schließzeiten festgelegt, zum Teil eingeschränkt, um wie gesagt die Anwohner vor Lärm und ja auch Schlägereien und Straßenraub zu schützen. Die Kneipiers drohen jetzt damit, den Pakt einseitig zu verlassen, wenn ihnen neue Beschränkungen auferlegt werden sollten. Es geht immer wieder um dieselbe Frage. Wie viel öffentlicher Raum kann in einer engen Stadt wie Barcelona privatisiert werden, um dem Tourismus zu frönen, dem Hauptgeschäftsmodell einer Minderheit? Jedenfalls, die Eingabe ist auf dem Tisch. In circa 3 Monaten läuft die Frist aus, in der das Stadtparlament sich mit der Frage beschäftigen muss und neue Beschränkungen beschließen oder verwerfen muss. Die Position des Rathauses ist die: Alles so lassen, wie es ist, denn den Pakt erstmal überhaupt schließen zu können vor ein paar Jahren hatte ungeheure Mühe gekostet. Das wolle man sich nicht noch einmal antun. Barcelona, Stadt der Massentourismusrekorde. Der Flughafen von Barcelona El Prat verzeichnet für Oktober einen neuen Rekord an Passagieren von 4,96 Millionen. Das bedeutet einen Zuwachs von 8,2% gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres 2023. Ein neuer historischer Rekord verkündet die Flughafengesellschaft Aena vergangene Woche voller Stolz. Was für die Firma Aena klingende Münzen in den Kassen sind, bedeutet für die Einwohner der Stadt, besonders der Innenstadt von Barcelona, immer größere Massen auf Straßen und Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Restaurants und Kneipen. Fun für die Touristen, Stress für die Bevölkerung. Und noch ist kein Ende abzusehen. Sollte der Flughafen tatsächlich erweitert werden, das heißt weg mit dem Naturschutzgebiet El Prat de Llobregat, dann werden weitere Millionen, vielleicht aus China, USA und Asien eingeflogen, um den Bürgerinnen und Bürgern den Rest zu geben. Oder den Rest an Lebensqualität zu nehmen. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Weihnachtsstadt Barcelona. Mittlerweile hängt in allen Straßen die Weihnachtsbeleuchtung hoch über den Köpfen und Autos. Und wie jedes Jahr ist die Frage unter den Anwohnern, was wird das Rathaus denn diesmal auf die Plaza Sant Jaume stellen? Es geht um die Pessebre, die Krippe im Stall von Bethlehem, mit der Geburtsszene von Jesulein und seinen Eltern. Viele Jahre gab es Polemik, besonders wenn ultramoderne Konzeptkünstler mit der Gestaltung der Bibelszene beauftragt wurden und der kleine Jesus in einer Glaskugel oder als Pappmaché-Figur im Holzkasten präsentiert wurde. Dieses Jahr haben die Verantwortlichen sich für einen einfachen, 145.000 Euro teuren Stern entschieden, der den Passanten und Touristen die munizipale Weihnachtsphilosophie nahebringen soll. Ab dem 29. November steht schon der 2,5 Tonnen schwere Stern mit 20 Zacken und 9 Metern Durchmesser auf der Plaza Sant Jaume am Rathaus und lädt die Menschen zum Hindurchspazieren ein. Der Stern ist identisch mit dem, der auf der Turmspitze der Sagrada Familia thront und vom Kunstschmied David Gibernau geschaffen wurde. Der Architekt und Künstler Alex Posada erklärt, dass er sich am Stern von Gibernau orientiert habe. Allerdings habe der nur 12 Zacken, seiner 20. Bravo! Barcelona Fun City, zweiter Teil. Der Weihnachtsmarkt am Hafen, Nadal al Port genannt, wird dieses Jahr eine Eislaufbahn haben. Auf 15% mehr Fläche wird auf 20.000 Quadratmetern der weihnachtliche Rummelplatz an der Mall de la Fusta stattfinden. Neue Stände und Attraktionen mit viel bunten Lämpchen, Riesenrad, Fressbuden und so weiter werden ab dem 29. November das Publikum wie jedes Jahr in Massen anziehen. Es gab am vergangenen 29. ein Konzert zur Einweihung, Nadales Rumberes. Die Hauptattraktion wird dieses Jahr aber zweifellos, wie gesagt, die Eiskunstlaufbahn sein, 500 Quadratmeter zum Schlittschuhlaufen. Barcelona, Hauptstadt des Sexualterrors gegen Frauen und Mädchen. Das Hospital Klinik von Barcelona als Anlaufstelle für durch Sexualverbrechen verletzte Frauen gibt die Zahlen dieses Jahres heraus. 624 sexuelle Aggressionen bis Oktober 2024 wurden im Krankenhaus nach der Tat medizinisch betreut. Davon sind 10% Gruppenvergewaltigungen. Insgesamt sind das 6% mehr Sexualverbrechen gegen Frauen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 99% der Täter von verletzten Frauen, die im Krankenhaus Klinik behandelt wurden, sind Männer. 40% der Aggressionen waren gegen junge Frauen unter 25 gerichtet. 20 obdachlose Personen waren Opfer von sexuellen Aggressionen. Bitte beachten, bei diesen Zahlen handelt es sich nur um die im Hospital Klinik behandelten Opfer von Sexualverbrechen hier in Barcelona. Zudem wurden 25% der Opfer unter 45 Jahren von Bekannten in sogenannten sicheren Umfeldern vergewaltigt. Also Heim, Schule, Familie und so weiter. Diese Zahlen wurden am Vorabend des Internationalen Tags gegen die Gewalt gegen Frauen herausgegeben. Eine weitere Meldung zum Thema Barcelona, Gefahrenzone für Frauen. Das Rathaus von Barcelona wird die sogenannten sicheren Laufrouten für Frauen, die laufen wollen, fördern. Safe Running Routes Barcelona, wie die Deutschen so gerne sagen würden. Das machen die Spanier jetzt auch. Alles schön auf Englisch. Es geht darum, dass Frauen und Mädchen laufen und joggen können, ohne dabei belästigt oder sexuell angemacht oder angegriffen zu werden. Die Laufstrecken sollen ausgeschildert bzw. speziell gekennzeichnet werden und Mobilfunk-Apps als Begleithilfe bekommen. Auf diesen Apps werden die Frauen in Echtzeit über Risiken und Hindernisse informiert. Ein Pilotprojekt ist am Laufen, das 41.000 Euro gekostet hat. Wohnhölle Barcelona. Die Mieten auf Zeit sind das, was die Müllarbeitsverträge in der Arbeitswelt sind. Müll schädlich. Diese klaren Worte äußert Frau Carme Arcarazo in einem Interview, das die Tageszeitung 20 Minutos am vergangenen Freitag veröffentlicht hatte. Carme Arcarazo ist die Sprecherin des Sindicat de Llogateres von Barcelona, des Mietersyndikats, das für die Rechte der Mieter und Mieterinnen und bezahlbaren Wohnraum für die Bewohner der Stadt kämpft. Inzwischen gehört das Wohnraumproblem und die verzweifelte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu den am meisten genannten Problemen der Stadt. Im Durchschnitt liegt der Mietpreis bei 1.131 Euro, womit für fast die Hälfte der Menschen das Einkommen so gut wie abgesaugt wird. Arbeiten, um zu wohnen und am Monatsende hungern, das haben die Menschen satt. Die Großdemo am vergangenen Samstag, dem 23. November, illustrierte eindeutig die Wut und Empörung der Menschen auf massive Art. 170.000 Demonstrantinnen und Demonstranten marschierten von der Plaza Universidad die Gran Via runter in Richtung eines besetzten Hauses, das hier als sehr emblematisch gilt. Wohnen ist ein Recht, keine Ware zum Spekulieren. Das war eine der Hauptparolen dieser Demo. Frau Arcarazo erklärt zur Lage. Heute geht die Hälfte des Lohns der Menschen für die Miete drauf. In den letzten Jahren haben die Mieten sich verdoppelt und das hat dazu geführt, dass die Mieter in ständiger Angst leben müssen, die Miete bald nicht mehr aufbringen zu können und dann natürlich auf der Straße zu sitzen oder sich zu verschlechtern. Die Hausbesitzer sagen, du zahlst 300 Euro Miete mehr oder du kriegst den Vertrag nicht verlängert. Es ist Zeit, diesen Zustand zu beenden und die Regeln zu ändern. Wie kam es dazu? Frau Arcarazo meint, seit der Verabschiedung des Gesetzes Ley 4, das Gesetz Nummer 4 von 2013, vom 4. Juni 2013, in dem Flexibilisierung des Wohnraummarktes und der Mieten eingeführt wurde, investieren die Spekulationsfonds in Mietwohnraum. Das Gesetz bedeutet eine Beschneidung der Mieterrechte und Steuervorteile für die Investoren. In den letzten 15 Jahren wurden 50% aller Wohnungen von Reichen und Spekulationsfonds gekauft und von Individuen, die mehr als 8 Wohnungen besitzen. Eine klare Bevorteilung einer reichen Minderheit. Die Normativa Verordnung 6/2024 vom April ist nicht genug, um das Elend zu mildern. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. FM バルセロナのニーマンスランドをお聞きの皆様こんにちは。今日は2015年3月8日国際女性デーを祝うためにサンジャウマ広場に来ています。 Die Verordnung sieht eine Art Mietdeckel vor, der aber leicht auszutricksen ist. Es gibt einfach nicht genügend Kontrollen, um die Kurzzeitverträge zu überprüfen. Insgesamt kann gesagt werden, es müssen öffentliche Wohnungen gebaut werden. In großer Zahl. Die Regierung ihr hat 50.000 davon versprochen. Diese Maßnahme begrüßen wir, aber wir fordern mehr. Rückwandlung der Tourismuswohnungen in Mietwohnungen. Weg mit den Kurzzeitverträgen, Mietdeckel und verbesserte Kontrollen. Und ein reales Angebot an Sozialwohnungen für die Bevölkerung. Zur Frage nach dem angekündigten Mieterstreik sagt Frau Arcarazo, das geht nicht von heute auf morgen, muss gut organisiert und juristisch abgesichert werden. Doch der Gedanke ist richtig. Wenn die Regierung nichts tut und die Vermieter die Preise nicht senken, müssen wir das tun, massenhaft. Wie bei einem Arbeitsstreik. Wenn wir es schaffen, uns zu Zehntausenden zu organisieren, dann haben die Großvermieter und Spekulantenfonds das Problem. Dahin müssen wir kommen. Barcelona, Wohnhölle 2. Kommen wir noch einmal auf die Demo zurück. 170.000 Personen demonstrierten am Samstag, dem 23. November in Barcelona, gegen die Wohnsituation auf dem Mietmarkt und forderten eine Senkung der Mieten. Es war die größte Demonstration zu diesem Problem, die jemals in der Geschichte stattgefunden hat. Neben den großen Mehrheitsgewerkschaften und dem Sindicato de Inquilinas hatten ca. 4.000 Vereine und Mieterverbände zu dieser Demo aufgerufen. Schluss mit dem Mietpreiswucher, wir haben es satt, über die Hälfte unserer Einkommen für Wohnen hinzublättern. Das rief die Sprecherin des Sindikats de Inquilinas, Carme Arcarazo, auf der Kundgebung. Es sei eine historische Protestdemo, ein Kein Zurück mehr, ein Punkt ohne Wiederkehr. An die Politiker aller Parteien gerichtet war die Botschaft, Schluss mit den Ausreden über Kompetenzstreitigkeiten. Das muss die Generalitat machen, das können wir nicht. Denn es gibt eine Partei, die sowohl im Staat als auch bei der katalanischen Regierung sowie hier im Rathaus von Barcelona regiert. Die Sozialisten, die PSOE. Und die muss jetzt endlich handeln. Zum Schluss noch eine Meldung über Musik hier in der Stadt. Die Folk-Rock-Pop-Gruppe, eigentlich ein Duo, die Brüder David und José Muñoz, genannt Estopa, haben am 25. November den Preis Katalanen des Jahres, den die Tageszeitung El Periódico vergibt, erhalten. Die Brüder Muñoz stammen aus Cornellà de Llobregat, einem Vorort von Barcelona, und waren vor ihrer erstaunlichen Karriere als Musiker einfache Malocher, Fabrikarbeiter in der Autofabrik Novell Lahnwerk. Der Preis wurde ihnen vom Präsidenten der Generalitat IA überreicht. Wir kommen uns vor wie in einer Truman-Show, so David und José. Estopa sind für ihre gute Popmusik, ihre gute Pop-Rockmusik und ihre einfache Lebensart bekannt. Ihre Konzerte füllen Fußballstadien. Wir Katalanen, so sagen sie, sind ein Mischvolk. Wir sind tolerant und gastfreundlich. Das äußerten die beiden Brüder über ihre Heimat Katalonien. Hallo, es ist ein doch etwas kühler, herbstlicher Montagabend hier im Zentrum von Barcelona am Paseo San Juan. Die Niemandsland-Redaktion befindet sich jetzt mit dem Ü-Wagen unterwegs, also mit dem Ü-Gerät. Zu meiner Rechten hier am Paseo San Juan sitzt Bammel. Den brauche ich eigentlich gar nicht mehr vorzustellen. Ein Kinoexperte, der langjährig auch im Niemandsland mitarbeitet und die Kinosendung mitgestaltet. Hallo. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zuhören. Ich freue mich sehr, mal wieder bei Radio Niemandsland zu Gast zu sein. Und Didi, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ihr zuhört. Es hat ja endlich mal wieder geklappt mit uns. Wir haben uns ja jetzt fast 2 Jahre nicht gesehen und es ist natürlich toll. Jetzt gibt es gleich ordentlich Kinoinformationen für Hörerinnen und Hörer. Und zu meiner Linken Andreas aus Hamburg, ist das richtig? Berlin, mein Lieber. Welche Gegend in Berlin? Welchen Kiez? Lebend in Friedrichshain. Friedrichshain. In Berlin, Friedrichshain. Das ist ja jetzt Kreuzberg-Friedrichshain. Die wurden ja zusammengelegt, ne? Die wurden dann leider irgendwann mal zusammengelegt. Ja. Zum Nachteil von Friedrichshain. Aber dazwischen ist immer noch die Oberbaumbrücke. Ne? Und da kann man sich schon manche Sachen vom Leib halten, oder? Nee, so einfach funktioniert das nicht. Es ist eher das Gegenteil. Manche Sachen sind uns zu nahe gerückt, dadurch, dass es Kreuzberg dann geworden ist. Aber anderes Thema. Anderes Thema, gut. Unser Thema ist heute Kino in jeglicher Weise und Kino auch, wie wir denken, dass Kino wichtig ist in unserem Leben und auch in unserer Erfahrung von Realität, in unserer Welterfahrung, wenn ich das mal so formulieren darf. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber Kino vermittelt schon, genau wie Literatur und Musik, als Kunst ein Welt- und Lebensgefühl, das man eigentlich niemals verlassen sollte. Man sollte immer versuchen, am Kino ranzubleiben. Würdest du dazu stimmen, Bammel? Auf jeden Fall. 100% unterschreibe ich das. Vielleicht versuche ich mal kurz zusammenzufassen, warum wir drei hier zusammensitzen. Andreas hat ganz lange Kino in Berlin gemacht. Es hat mein Leben geprägt. Geprägt und meins insofern, dass ich fast 20 Jahre das 3001 Kino, ein kleines Programmkino in Hamburg, St. Pauli gemacht habe, im Schanzenviertel. Und jetzt aber inzwischen auch schon wieder 15 Jahre in Barcelona lebe. Und Andreas kommt mich regelmäßig besuchen. Regelmäßig meint einmal vielleicht im Jahr. So wie das halt unserem Lebensrhythmus so einzufügen ist. Und der ist jetzt hier und wir sitzen hier mit Dedi und wollen ein bisschen über Kino quatschen. Und vielleicht, Andreas, erzählst du mal kurz, wie deine Kinogeschichte ist in Berlin. Also meine Kinogeschichte in Berlin, ich bin beim Kino gelandet. Ich bin nach Berlin gekommen, hatte keine Idee, wie mein Leben in Berlin irgendwie sein würde oder wie es verlaufen irgendwie könnte. Sag mal, in welchem Jahr das war? Das war 1984 und im Winter 1983, 84 und ein Jahr später fand ich mich dann plötzlich irgendwie in der Welt des Kinos irgendwie wieder halt. Also was einfach nur eine reine irgendwie, nur puren Zufällen, wie das dann ist, wem man dann wie, zu welchem Zeitpunkt irgendwie begegnet, irgendwie halt entsprungen ist halt so. Also als ich nach Berlin gekommen bin, bin ich nicht nach Berlin gekommen mit der Idee, oh ja, irgendwie halt. Ich hatte auch noch nicht mal eine besonders irgendwie hohe Filmaffinität, muss ich sagen. Also ich meine, ursprünglich bin ich aus dem Ruhrgebiet irgendwie, hab da auch dann irgendwie halt den einen oder anderen Film natürlich schon irgendwie auch durchaus irgendwie irgendwie beeindruckende Filme irgendwie gesehen in der Zeit, aber ich wäre zu dem Zeitpunkt nie auf die Idee gekommen, dass irgendwie halt Kino überhaupt irgendwie halt eine berufliche, eine Lebensperspektive irgendwie sein könnte. Und das hat sich dann irgendwie halt durch Zufall dann ab 1985 exakt genauso ergeben und hat auf jeden Fall und hat dann auf jeden Fall bis irgendwie 2008 irgendwie absolut mein Leben bestimmt. Oder Tepidimos. Ja, ich nehme an, dann auch durch Kontakte und Bekannte und Freunde, nehme ich an. Weil Berlin hatte ja eine spannende Kinoszene. Anfang der 80er bildeten sich so oft Kinos. Movimento am Cottbusser Damm, dann gab es das Babylon-Kino, dann gab es das Kino in der Uferfabrik natürlich. Die hatten auch Kino. Also Off-Kinos gab es da einiges. In besetzten Häusern wurde Kino gemacht. Ich werde nie vergessen, mein erstes Alien-Erlebnis mit Sigourney Weaver war in einem Off-Kino in einem besetzten Haus. Und für mich gab es ein Vorher und ein Nachher nach diesem Film. Und wie bist du denn dann genau? In welches Kino oder also welche... Der Start für mich war damals im... das Kino gibt es leider nicht mehr. Irgendwie, das ist inzwischen irgendwie abgerissen worden, irgendwie unschönerweise. Mein Start war damals irgendwie noch im Wedding, im Sputnik irgendwie Wedding, was ich so als Kollektivkino irgendwie dann halt dort irgendwie 1984 irgendwie gegründet halt so. Wie gesagt, wie du es schon richtig sagtest, es war dann eher durch den Zufall bedingt. Ich habe dann auf irgendeinem Konzert jemanden von dem Kinokollektiv irgendwie kennengelernt. Es waren ja auch alles immer noch dann irgendwie eine ganz andere Art und Weise, die quasi der Lockerheit in der Kommunikation, der dann irgendwie zu mir irgendwie meinte, naja, also ich mach Kino irgendwie und wir suchen auch noch Leute, komm mal vorbei irgendwie, halt, wenn du Lust hast, schau dir das mal an, irgendwie lern die mal irgendwie alle kennen halt, was ich dann irgendwie auch gemacht habe. Spannend ist in dem Fall irgendwie, dass das Kino sich damals noch irgendwie im Stadtteil Berlin-Wedding irgendwie befand, was irgendwie deshalb irgendwie nicht ganz unwichtig ist, weil man irgendwie halt schon, gelebt habe ich damals irgendwie doch schon auch in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg, weil man schon quasi eine kleine abenteuerliche Anfahrt hatte, um dann irgendwie in den Wedding irgendwie zu kommen halt. Zum Beispiel dadurch irgendwie, dass irgendwie man ja durch den Ostteil irgendwie der Stadt fuhr mit der U-Bahn. Und es gibt irgendwie diese sogenannten... Unterirdisch meinst du jetzt, genau, diesen Geisterbahnhof unter der Erde. Genau, und die sogenannten Geisterbahnhöfe ja irgendwie gab halt, ja. Ne? Also die alle irgendwie dann von irgendwie immer so 2 bis 3 irgendwie, also Grenzposten irgendwie der NVA abgesichert worden sind. Insofern war zu dem Zeitpunkt Wedding eigentlich auch so ein abgeschnittener quasi Stadtteil, also Bezirk von West-Berlin irgendwie halt. Naja, man kam natürlich auch von oben rein, ne? Ja, ja, gut. Aber und zu dem Zeitpunkt, dadurch, dass es irgendwie isolierter war, auch eigentlich irgendwie ein total kulturelles Nirvana irgendwie halt. Naja, ne? Es war ein Arbeiterkiez, ne? Ja, genau wie Kreuzberg zu der Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er, als wir da auftauchten. Da gab es ja noch nicht diese Alternativstrukturen mit Kaffeekneipen und Alternativläden. Und die bildeten sich ja dann erst so im Laufe der 80er. Ja, ja, ja. Sag mal, Andreas, und was waren denn jetzt deine konkreten Arbeiten und Aufgaben und Tätigkeiten in diesem neuen Kino, in der neuen Kinowelt in Berlin? Na, dadurch, dass das Kino eben als Kollektiv, damals funktioniert es auch noch in einem Rahmen, irgendwann funktioniert es nicht mehr, dann habe ich irgendwie auch aufgehört, war man irgendwie im Grunde für alles irgendwie zuständig halt so, ne? Also das reicht also eben für Programm und Vorführung. Vom Programm bis zum Putzen irgendwie halt, ne? Kann man sozusagen irgendwann. Ich habe auch letztens irgendwie halt vor ein paar Monaten irgendwie einen Film irgendwie halt von einem Freund irgendwie bekommen, wo ich dann irgendwie überrascht war, irgendwie, der hatte das irgendwie damals dann auf irgendwie Super 8 irgendwie gedreht, wo ich dann da vor dem Kino irgendwie und damals noch ein bisschen Jungpunk spundmäßig unterwegs wirklich da mit nicht besonders begeistertem Gesichtsausdruck irgendwie putze und dann irgendwie so meterlange irgendwie Gummihandschuhe habe und dann den Eimer mit dem Wischwaschen da irgendwie da in den Gulli irgendwie kippe halt so, ne? Na, das gehört dazu, das kennen wir aus Kollektiven. Bei Contrabanda war es auch nicht anders. Es gab Putzdienst und das musste gemacht werden. Der Film, kann man den irgendwo sehen? Bei YouTube oder so? Kann man, wie heißt der? Ich glaube, der ist nur 2 Minuten lang. Ah, Ah, ja. André halt, ne? Also. Ah, so. Aber ich kann euch gerne mal irgendwie halt. Gut. Rüber schicken. Wie lange warst du denn dann, dann bei diesem Kollektiv, Andreas? Genau, bei dem Kollektiv. Und welche Schwerpunkte hattet ihr bei der Arbeit? Das heißt, welche Kriterien zur Auswahl des Programms habt ihr da gehabt, um Kino zu zeigen und Filme zu zeigen? Das Tolle, und das war für mich dann auch die wesentliche Erfahrung, die ich dort gemacht habe, auch für später für meine anderen Kinoprojekte dann in der Mahlzeit und zentral war, dass es keine irgendwie Vorgaben irgendwie gab. Irgendwie halt, ne? Also es war wirklich eine komplett offene irgendwie Programmarbeit irgendwie möglich halt. Jeder hat irgendwie halt, klar, es gibt immer irgendwie natürlich ein bisschen irgendwie auch von dem Vorwissen her unterschiedliche quasi irgendwie halt oder leichte irgendwie Unterschiede, Hierarchien vielleicht irgendwie auch halt so. Ich war ja damals, ich hatte ja auch gar keine, wie auch immer geartete Kinofilm, irgendwie kulturelle Vorbildung. Für mich war das ja alles irgendwie komplettes irgendwie Kino-Niemandsland, um es mal so zu sagen halt. Ne? Und ich habe mich dann da erstmal sozusagen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie reingeguckt halt. Aber irgendwie halt die Programmatik, die wir damals schon irgendwie dort irgendwie entwickelt haben und irgendwie auch gemeinsam, die hat schon Spuren auch hinterlassen. Es gab zum Beispiel irgendwie das, also es war echt ein Novum, irgendwie das erste wirklich irgendwie Splatter-Horror-Filmfestival in ganz Deutsch. Naja, für München weiß ich jetzt nicht, vielleicht war Werkstattkino wahrscheinlich auch schon irgendwie den, aber irgendwie halt für Berliner Verhältnisse war es definitiv das erste irgendwie halt Splatter-Horror-Filmfestival zum Beispiel. Es gab aber auch irgendwie halt durchaus irgendwie dann so. Damals gab es ja auch noch so Formate wie Lange Nächte, was ja heutzutage irgendwie halt kommt. Ja, oder Doppelprogramme, ne? Ja, Lange Nächte. Im Movimento-Kino. Lange Nächte, 3-4 Filme irgendwie von 23.30 Uhr bis irgendwie 6 Uhr irgendwie morgens halt so, wo man auch unterschiedlichste irgendwie Genres und Formate irgendwie zusammen irgendwie bringen konnte halt, ne? Also da war im Grunde genommen irgendwie wirklich irgendwie alles irgendwie möglich halt. Also ne? Ihr hattet da jetzt nicht so eine Art Programmkommission, die entschieden hat, für den Monat sowieso kommen jetzt die und die Filme, wir mischen das mit Kommerzkino und sagen wir so ein bisschen Underground-Kino oder gab es da Schwerpunkte denn nachher, als du schon länger da warst? Also die Schwerpunkte waren wirklich schon, dass wir da irgendwie halt im Horrorfilmbereich irgendwie viel gemacht haben. Über die eine irgendwie Kollegin, die damit gehört, war es aber auch irgendwie halt ein Schwerpunkt, war irgendwie auch feministisches irgendwie Kino, Genre-Kino spielte irgendwie eine große irgendwie Rolle halt so. Aber auch irgendwie dann halt, muss man sich das ja auch vorstellen, irgendwie, dass es irgendwie eine Zeit dann irgendwie auch war, wo es eigentlich im Grunde genommen irgendwie auch in Berlin irgendwie kein Repertoire-Kino irgendwie gab halt, ne? Also man war dann irgendwie halt auch, man konnte dann auch irgendwie sagen, ja, jetzt haben wir mal Lust, mal wieder Werner Herzog-Filme aus den 70er Jahren zu zeigen irgendwie halt, ne? Also. Und hattet ihr da als Kollektiv so eine Art Einheitslohn und alle mussten alles machen? Oder gab es da Kommissionen, die mit bestimmten Aufgaben betraut waren? Also wie gesagt, alle mussten alles machen und ein mageren irgendwie Einheitslohn, von dem man aber damals noch selbst irgendwie damals in Berlin auch noch ganz gut leben. Ja, bei den Mieten, die es damals gab, da konnte man gut leben. Ne? Davon konnte man irgendwie ganz gut leben, genau. Ja, super. Also ich orientiere nochmal die Hörerinnen und Hörer. Wir reden mit Andreas Döhler, der jahrelang in Berlin war, von 84 bis heute und auch in einem Kollektiv, in einem Kinokollektiv im Wedding gearbeitet hat. Genau, das war aber der Beginn erst meiner späteren. Und das Kino, wie hieß das noch, damit wir? Das hieß Sputnik. Ah, das Sputnik-Kino im Wedding. Ja, das war sehr bekannt. Ja, ja, ja. Es lag ein bisschen ab vom Schuss für uns Kreuzberger, genau, ne? Aber das war schon bekannt. Ja, ja, und es war ja dann irgendwie auch von der Namensgebung her auch schon fast so ein bisschen so ein kleiner Erfrung, weil die Sputnik bezog sich natürlich auf die Sowjetunion, genau halt. Ne. Hatte dann irgendwie halt auch immer so einen kleinen Satelliten halt. Ja, klar. Ne. Ah, super. Gut. Bevor wir weitermachen mit dem Interview, bestellen wir uns erstmal was zu picken, ne? Und gleich geht's weiter. We'll be right back. Okay, weiter geht's mit unserem Interview hier am Paseo San Juan mit Bammel und Andreas, Andreas aus Berlin. Sputnik-Kino, Stichwort. Das Sputnik-Kino wurde natürlich gegründet, als du noch nicht in Berlin warst. Und ich nehme an, es existiert heute noch. Ich war schon irgendwie in Berlin, aber kam erst ein Jahr später. Ich glaube, 1984 ist es gegründet worden. Und existiert das heute noch? Nee, war das Kino ja auch irgendwie, also insgesamt hat sich ja irgendwie der ganze Kinobetrieb, der dann daraus entstanden ist, aufgelöst. Und das Kino ist ja leider auch, obwohl es eigentlich hätte unter Denkmalschutz stehen müssen, irgendwie inzwischen abgerissen worden halt. Also weil es halt irgendwie, du hattest das ja erwähnt, irgendwie mit diesem Zusammenhang zwischen irgendwie Off-Kinos und irgendwie Besetzerkultur, weil das irgendwie im Unterschied dazu damals wirklich ein irgendwie halt einzelstehendes 311 Plätze großes irgendwie Kino, also wie ein kleiner Kinopalast gewesen ist halt so, ne? Keine Kleinigkeit, ne? Keine 311 Plätze ist schon halt, ne? Also insofern schon ordentlich. Spielte das schon irgendwie eine ja. große Rolle. Aha. Also es gab dann zum Beispiel auch, und das waren sind so Highlights, die ich irgendwie erinnere, dass es dann irgendwann auch so als Konzertort auch irgendwie dann plötzlich irgendwie beliebt war. Also eine der ersten Sonic Youth Konzerte zum Beispiel irgendwie in Berlin fand dann irgendwie auch irgendwie im Sputnik irgendwie statt halt so. Und ich bin nach meinem Kinohaus dann irgendwie, was dann irgendwie so 1986 irgendwie gewesen ist, mit einer kurzen Unterbrechung, wo ich dann irgendwie 2 Jahre lang irgendwie für die Taz als Autor irgendwie gearbeitet habe, also für die relativ, also die waren damals nicht mehr die neu, aber irgendwie eigentlich immer noch relativ frisch halt, da habe ich dann als Filmautor gearbeitet, bin ich dann wieder irgendwie Und das war dann eigentlich dann eine wirklich prägende Zeit für mich, dann irgendwie beim Meisterkino irgendwie in Kreuzberg gelandet. Und das hatte auch seine Wurzeln irgendwie schon 81 in der Hausbesetzerbewegung gehabt, irgendwie halt in einem besetzten Haus, was dann geräumt worden ist. Und da bin ich dann irgendwie auch wirklich dann 1988 beginnend irgendwie bis irgendwie 2004 irgendwie verblieben halt so. Und das waren dann nochmal irgendwie, ja, eigentlich nochmal noch mehr bewegendere irgendwie Zeiten, die sich dann, also gerade im Kinobereich dann da abgespielt haben. Mal jenseits irgendwie davon, dass natürlich dann auch noch mit, als dann noch 89 irgendwie die Mauer gefallen ist. Aber es war wirklich ein absolutes irgendwie, es war wie so eine Art Laboratorium, wo man alles machen konnte, alles ausprobieren irgendwie konnte. Ja, das war West-Berlin zu seiner Zeit, Soziallabor genau. Für linke alternative Projekte und Kultur. Höhepunkte, woran erinnerst du dich am liebsten in der Zeit, als du im Sputnik-Kino tätig warst? Na, im Sputnik was war dein Lieblingsfilm, also dein Lieblingsevent? Also Sputnik war, also da habe ich irgendwie in Erinnerung auf jeden Fall halt dieses schon irgendwie erwähnte irgendwie Splatter-Film-Festival und dass wir dann irgendwie dort irgendwie halt eine große irgendwie David Cronenberg-Retrospektive auch damals irgendwie veranstaltet haben, im Jahr 87 war der, glaube ich, wo wir dann noch irgendwie mit dem Auto irgendwie nach London gefahren sind und dort die Filmkopien abgeholt haben. Also das war schon irgendwie eine, also daran erinnere ich mich immer irgendwie halt gerne mit irgendwie großer irgendwie Freude halt mit einem tollen irgendwie mit dem damals irgendwie Zitrönen irgendwie halt von irgendwie Matze unterwegs gewesen zu sein. Irgendwie nachts irgendwie halt am Hafen irgendwie Zollabfertigung von 6 oder 7 Cronenberg-Filmen irgendwie halt, also das ist immer noch so die Trosterinnerung. Aber die drüben meiste Prägung irgendwie natürlich von meiner Erinnerung her ist dann in der späteren Phase mal irgendwie im Eiszeitkino halt so. Ne? Ja, und sowas wie Rocky Horror Picture Show, nee, sowas, wo die Freaks dann ins Kino strömten, da gab es ein tolles Kinoerlebnis im Uferfabrik-Kino. Da kamen die Leute und haben dann getanzt. Und auch bei Blues Brothers sind die Leute aufgesprungen und haben getanzt. Ja, uns viel zu sehr Mainstream, sowas haben wir irgendwie nicht gemacht. Also. Ja, damals war es kein Mainstream, sondern damals war es schon was Underground-Kultur. Ja, aber das war schon irgendwie diese schon in den etablierteren Programmkinos sich zutrug. Irgendwie halt nicht irgendwie in den Off-Kinos halt. Also nicht in Off-Kinos wie unseren. Gut, ich rede hier von der Uferfabrik, da gab es solche Geschichten. Bammel, du wolltest was einflechten? Ja, direkt die Rocky Horror Picture Show habe ich gehasst wie die Pest. Das ist ein total geiler Film eigentlich, aber wenn man Kinobetreiber war, dann hatte man ein entsprechendes Publikum. Wenn man so wie wir in einem Projekt gearbeitet hat, wo man danach das Kino auch selber noch sauber machen musste, dann hat man spätestens nach einer Veranstaltung beschlossen, dass man das nicht mehr macht. Weil man dann einfach von 2 Uhr bis 5 Uhr morgens mit dem Staubsauger durch die scheiß Kinos reingelatscht ist. Also, oder mit dem Wischmopp. Ja, genau. Also nee, da bin ich ganz auf Andreas an der Seite. Und ich finde auch Blues Brothers einen großartigen Film, aber das war nicht unsere Baustelle. So. Also... Wir wollten andere Sachen machen. Was? Erzähl. Ja, dafür muss ich vielleicht nochmal 30 Jahre zurückgehen fast. Oder über 30 Jahre inzwischen. Andreas ist Anfang der 80er Jahre nach Berlin gegangen. Ich bin Ende der 80er Jahre von Schleswig-Holstein nach Hamburg umgezogen. Resozialisierung Hafenstraße. Die Auseinandersetzung 86, 87 mit den Häusern in der Hafenstraße und den damaligen Auseinandersetzungen. Und habe dort Leute kennengelernt in einer sogenannten Jobber-Innie. Also die Jobber waren Leute, die versucht haben, irgendwie soziale Projekte anders umzusetzen und Leuten zu helfen, die alle möglichen Probleme hatten, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, sag ich mal, in Kurzfassung. Sorry, bitte. Jobs finden, sich mit dem Arbeitsamt streiten, alles mögliche andere. Das kam aus so einer anarchistischen Bewegung aus den USA, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, über diese Polizszene, so habe ich Leute kennengelernt, die damals ein Kino aufgemacht haben in Hamburg. das 3001 Kino, eröffnet am 1. Mai 1991. Da war ich noch nicht dabei, aber die haben mich während der Aufbauphase in den ersten Monaten gefragt, ob ich Bock habe mitzumachen. Der einzige kleine Unterschied zu Andreas ist vielleicht, dass ich ein bisschen jünger bin wie er und dass ich mich schon mein Leben lang für Kino und für Filme interessiert habe. Und er nicht, oder was? Genau. Doch, er auch, aber anders. Anders. Nee, bleiben wir mal auf dem Teppich. Und das beschränkte sich bei mir natürlich in der Zeit als junger Mann, als Punkrocker und Musik-Filmfreak darauf, dass man VHS-Kassetten gehortet hat bei sich zu Hause, um einfach Filme immer wieder zu gucken. Und das war halt damals das einzige Medium, was es gab. Und wir haben uns gerade vor ein paar Tagen, jetzt während des Besuchs von Andreas, nochmal darüber unterhalten, dass wir tatsächlich auch VHS-Kassetten, das muss man sich mal vorstellen, in den Videorekorder geschoben haben und auf die große Leinwand gebannt haben. Also ich erinnere mich, dass wir... Das war natürlich sehr unterpixelt, ne? Nehme ich an. Extrem hässlich, man hat... Chicken Fingers. Gracias. Gracias. Hier kommen gerade die Chicken Fingers, die Hühnerfinger. Die haben zwar Krallen, aber also auf Englisch klingt das alles interessant. Qualität auch 16 mm und so. Also für die jüngeren Zuhörer ein analoges Filmformat, das es nicht mehr gibt. Filme gezeigt in einer Qualität, wo einem heute wirklich die Augen und die Ohren wehtun irgendwie. Ne? Du, ich kann mich noch irgendwie erinnern, wie happy wir waren, als damals irgendwie noch, also es war zu Eiszeitzeiten, als Jürgen dann irgendwie aus den USA irgendwie einen NTSC-VHS-Rekorder irgendwie mitbrachte, mit dem man dann auch in der Lage war, irgendwie noch rarere Filme auf dem irgendwie amerikanischen NTSC-Format irgendwie zu zeigen. Also das war so Begeisterung irgendwie pur halt. Ne? Also. Dazu muss man vielleicht nochmal erklären, jüngeren Zuhörern, es gab in der Zeit vor der DVD gleiches europäisches oder weltweites Format haben, die Unterscheidung zwischen dem, was von Amerika, also von den USA kam und dort produziert wurde oder in Japan, in Asien und in Europa, nämlich NTSC, ein Videoformat, das man hier nicht so einfach ablesen konnte. Und man musste dann diese Filme entweder konvertieren, also zu einem VHS-Format, das man hier abspielen konnte, oder auch nicht. Und viele der sogenannten unterschlagenen Filme, vor allen Dingen so Underground-Filme aus den USA, New York oder auch aus Japan, mit speziellen Inhalten, meistens Horror, Porno oder irgendwas anderes, mit speziellen Inhalten eben, wie gesagt, die musste man vorher umwandeln in das Format, damit man die sehen konnte. Sonst hast du nur auf dem Bildschirm so eine Art verkrusteltes Streifenmuster gesehen und kein Film so. Und wenn man das gemacht hat, dann konnte man auch diese Filme sehen. Aber das war natürlich, ich würde nicht sagen verboten, aber halb legal. Der Transfer war auch wahnsinnig teuer. Der Transfer war teuer, bis es irgendwann Geräte gab, mit denen man das selber einfach auch von zu Hause aus machen konnte, beziehungsweise wir haben uns natürlich diese technischen Möglichkeiten auch gesucht. So, zurück zum Thema Kino. Ich würde sagen Herbst 91, ich glaube es war August sogar, bin ich im 3001 Kino bei diesem Kollektiv dazugekommen. Das war auch so eine Kollektivstruktur, wo es die gleiche Idee gab, die Andreas gerade schon beschrieben hat, nämlich wir machen Kino, jeder macht das, was er kann. Wenn die Klos geputzt werden mussten, mussten die geputzt werden. Und wenn die Verleiher angerufen werden mussten, mussten die angerufen werden. So. Und so hat sich das irgendwie sortiert. Und dann nach so einem alten anarchistischen Prinzip, jeder nach seiner Fasson oder wie er am besten kann, hat dann sich so seine Aufgabenbereiche gesucht. Und das war natürlich nicht immer ganz unproblematisch. Vor allen Dingen auch, weil irgendwann mit dem Verlauf der Jahre so eine Art wirtschaftlicher oder finanzieller Druck entstanden ist. Also man musste sich innerhalb einer Programmkinostruktur in Deutschland oder in Hamburg behaupten und auf dem Kinomarkt irgendwie versuchen, dass man seine Zuschauerzahlen findet, mit denen man auch logischerweise die Gehälter oder die Stromrechnung bezahlen kann. Das wurde irgendwann zunehmend komplizierter, weil es gab das Internet, es gab nicht mehr nur VHS-Kassetten, sondern es gab DVDs. Und wir haben einen Markt bedient, der Menschen interessiert hat, die Filme aus dem Trikon zum Beispiel sehen wollten, in Originalfassung mit Untertiteln, oder Horrorfilme, die man sonst woanders nicht sehen konnte. Also ein Markt bedient, den, der irgendwann sich komplett verschoben hat. Ja, Bammel, man würde heute sagen, eine Nische, ne? Ja, genau. Die immer weiter geschrumpft ist, oder? Ja, ganz, ganz genau. Und die sich auch anders expandiert hat. Und das hat natürlich irgendwie irgendwann dieses Demokles-Schwert der, von dem finanziellen Druck auch auf so eine Kollektivstruktur ausgewirkt, woraufhin sich die Sachen einfach komplett gewandelt haben, was dazu geführt hat, dass ich am Ende 2009, 2010 nach Barcelona gezogen bin und dieses Kollektiv verlassen habe. Ich habe auch hier in Barcelona immer wieder Projekte mit Kino gemacht. Aber ja, ich kann mich erinnern, du hast ein paar Mal eingeladen auch. Wir haben Filme gesehen über Hamburg, über die Rocker, ne, zum Beispiel. Ja, genau. Von Klaus Lemke. den haben wir auch mal versucht hier zu zeigen. Ja, den haben wir ja gesehen. Ne? Der lief ja im, da im Poblenou, ne? War das in dem Poblenou-Laden, Centre Civic oder was das ist. Das war eine tolle Sache, aber es hat natürlich hier keine Sau interessiert. Macht aber nichts. Himmelsland, Barcelona. Eine Stadt der Musik. 91.4 FM, Kontrabanda. Kontrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Ja, hier mittlerweile die Chicken Fingers sind weggespachtelt, die Patatas Bravas auch. Ich sehe noch ein Häufchen gefüllte Oliven und zwei Bücher sind hier am Tisch. Das berühmte Kontrabanda-Buch, das wurde Bammel überreicht. Und der Autor sitzt auch hier übrigens am Tisch. Und dann ein Buch, das sieht auch sehr interessant aus. Kontrabanda FM, una radio libre in un mundo poco libre. Ein freies Radio in einer wenig freien Welt. Und dann haben wir hier ein Buch von einem Mann, der heißt Jörg Buttgereit. Nicht jugendfrei heißt das Ding. Tagebuch aus West-Berlin. Worum geht's da? Fange ich mal an mit dem Kontrabanda-Buch. Also erstmal möchte ich nochmal jedem Hörer und Hörer, jeder Hörerin von Radio Kontrabanda empfehlen, das zu kaufen. Detlef Jeskerz hat es geschrieben, das ist der Mann, der hier gerade das Mikro in der Hand hält. Und Radio Libre en un mundo poco libre. Und da geht es genau eigentlich darum, um das, was wir hier gerade zusammengefasst haben, nämlich Kultur in einer wenig freien Welt zu machen. Und in genau diese Kerbe haut eigentlich ein Buch, das mich und Andreas sehr verbindet. Aber ich will noch mal ganz kurz zurückgehen ins 3001 Kino in Hamburg, das ich von 1991 bis 2008 mit begleitet, betrieben oder wie auch immer habe. Liebe Grüße übrigens an meine Kollegen Jens Meyer, Rainer Christ, Karl Schröder und Ralf Dennecke und an alle anderen Leute, die da mitgearbeitet haben. Nicht in der genannten Reihenfolge übrigens. Und wir haben damals als Kollektiv versucht, Kino zu machen. Und das habt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, gerade nicht mitgehört. Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Was waren denn so die Ereignisse in der Kinogeschichte, die einen wirklich so nochmal so, wie man auf Deutsch sagt, die Schuhe ausgezogen haben. Also so Skandale oder irgendwas. Und die sparen wir uns jetzt mal aus. Aber vielleicht können wir in irgendeiner anderen Sendung nochmal dazu, ein bisschen darüber zu reden. Aber einer der Regisseure, die bei uns im 3001 Kino oft zu Gast waren und seine Geschichte im Westberliner Kino der 80er Jahre hat, ist auf jeden Fall Jörg Buttgereit. Er hat mal einen Film gemacht, Nekromantik, mit dem er sehr zweifelhaften Ruhm erreicht hat und so ein bisschen so, sage ich mal, aus der Westberliner Punk-Szene kommt und sich überlegt hat, ich mache jetzt einen Film, der Einleiten von Koffer scheißt, sage ich mal. Sex mit Leichen, brutalstes Blätter-Effekt, der Andreas hat ja schon gesagt, die haben im Sputnik-Kino und wir auch im 3001-Kino oft Horrorfilme gezeigt, die nicht immer ganz legal waren oder auf dem Index für jugendgefährdende Schriften standen. Und dazu gehörte eben auch Nekromantik, ein Super-8-Film, der Ende der 80er Jahre in Berlin gedreht wurde, mit dem Jörg Buttgereit zu einem gewissen Ruhm gekommen ist, sage ich mal. Er hat sein Leben aufgeschrieben und das ist so spannend und unterhaltsam. Erschien im Martin-Schmitz-Verlag vor ein paar Monaten und wir haben uns überlegt, wir haben so eine gemeinsame Geschichte mit diesem Regisseur und diesem Film Nekromantik und all seinen anderen späteren Filmen, dass wir das Buch doch hier zumindest mal kurz erwähnen wollen. Gut, wir haben es hier in der Hand, wir haben es auf dem Tisch liegen, eigentlich sehr schön eingebunden. Interessant auch grafisch gestaltet, so ein bisschen die Ästhetik der Hausbesetzer-Flugblätter der 80er sehe ich hier. So mit ausgeschnittenen und überlappenden Schnipseln gemacht und ja, was? Schwarz-Weiß auch, das ist sehr toll gestaltet eigentlich, ganz im Sinne der Zeit damals, mit Schwarz-Weiß-Plakaten, auch zum Teil in Farbe dann wieder, Abbildungen von Filmen. Gut, Jörg Buttgereit, gibt's den heute noch? Dein Film Alien ist auch hier erwähnt, ja? Als großes Vorbild. Als Höhepunkt. Ja. Ja, ich fand das schön, wie du das sagtest, die Filme, die Höhepunkte waren. Da hat ja jeder seine persönlichen Sachen. Ne? Alien war für mich natürlich einer. Geht mir auch so. One Touch of Venus. Aber, ich freue mich unbedingt. Aber Jörg hat nochmal eine ganz andere Baustelle besetzt. Einfach. Der hat einen Film gemacht, wo einem damals die Kinnlade einfach runtergefallen ist als junger Mann. Ihr müsst euch vorstellen, hier sitzen drei alte weiße Männer am Tisch und reden über Kinogeschichte. Weiße Männer mit schwarzen Seelen, das bringt es irgendwie zusammen. Ja, dazu gehört auf jeden Fall auch hier Jörg Buttgereit, der jetzt vor kurzem 60 geworden ist. Ich war ganz erstaunt. Die Zeit rauscht einfach an uns vorbei. Aber dieses Buch, nicht jugendfrei, Tagebuch aus West-Berlin, das spiegelt halt sehr gut die Punk-Szene, die Bars, die es gab in West-Berlin in den 80er Jahren von der Maueröffnung. Und auch die gesamte Kinoszene West-Berlins irgendwie in den 80er Jahren wieder. Also. Das ist ganz, ganz wichtig für dieses Buch, dass man versteht, wie Kino damals funktioniert hat und wie man sich durchsetzen musste gegen Regeln und Auflagen. Und genau das war eigentlich die Idee von Jörg, als er angefangen hat, Filme zu machen. So habe ich es verstanden. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch wiedergegeben. Ja, und für mich persönlich ist es eben auch noch irgendwie, weil wir viel über Sputnik-Kino gesprochen haben, dass damals 1987 dann irgendwie die Premiere seines Nekromantik-Films, was ein erster abendfüllender Film gewesen ist, ein erster Langfilm gewesen ist, auch damals, und es war ein rauschendes Fest der unterschiedlichsten Sinne irgendwie im Sputnik-Kino irgendwie stattgefunden hat halt. Und mit Jörg verbinde ich irgendwie natürlich auch irgendwie und habe ich mich dann auch sehr irgendwie gefreut, dass ich mich in dem Buch irgendwie in der Form wiedergefunden habe, dass er, ich glaube, es war dann sein dritter Langfilm irgendwie, der Todesking irgendwie halt, dass er mich irgendwie damals irgendwie quasi auch so ein Film über irgendwie Todessehnsüchte, irgendwie auch Amok irgendwie Läufe, dass ich da irgendwie dann auch noch die Ehre hatte, irgendwie in dem Film quasi in Anführungszeichen von ihm erschossen zu werden, als irgendwie Tresenkraft im Eiszeitkino irgendwie arbeitend, wo dann irgendwie halt ein Amokläufer das Kino stürmt und alle irgendwie niedermetzelt halt. Und da irgendwie hat es mich dann sehr, sehr gefreut, weil das wusste ich überhaupt nicht, dass ich mich ausgerechnet auf dem spanischen irgendwie Videocover von irgendwie Todesking irgendwie mit einem Szenenfoto irgendwie für alle Ewigkeit irgendwie halt vertreten bin halt. Also. Andreas ist wirklich in diesem Buch zumindest ein bisschen präsent. Ich tauche dort nicht auf, stört mich überhaupt nicht. Ist mir Schnuppe, weil Andreas und Jörg, sowohl der Autor dieses Buches, also Jörg Buttgereit, als auch Andreas, mein Kinofreund, sind Kinofreunde fürs Leben. Und was Jörg hier geschaffen hat in seinem Leben, der hat dann später nicht nur Filme gemacht, sondern auch Theaterstücke, sich immer mit Popkultur beschäftigt, und zwar einer sehr besonderen Form von Popkultur, die immer irgendwas mit dem Kino zu tun hatte, vor allen Dingen mit dem Kino der 60er und 70er Jahre. Das ist schon in seiner Form und in seiner Ausführung einmalig. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Und euch dieses Buch, wenn ihr dann Fans seid, bringt ans Herz legen. Jörg Buttgereit, nicht jugendfrei, Tagebuch aus West-Berlin, Martin Schmitz Verlag. Das Buch ist 2023 erschienen, also sehr frisch auf dem Tisch. Hat etwas über 350 Seiten, sehr viele Abbildungen. Viele auch in Farbe, und ja, ich tippe mal, das wird so seine 25, 26 Euro mindestens kosten. Fester Einband. Über den Preis kann ich nicht viel sagen, aber ja, vielleicht als früherer Angestellter im Verlagswesen kann ich das sagen. Was ich gerade im Punkt irgendwie Jörg Buttgereit noch hinzufügen möchte, weil es klingt jetzt alles irgendwie sehr, sehr, hat so ein bisschen was Verklärendes. Jörg hat da irgendwann dann aber auch irgendwie in den 90ern irgendwie seine Regisseurskarriere einfach an den Nagel irgendwie gehängt, und auch aufgrund dessen irgendwie, dass er dann irgendwie halt schlussendlich, und das ist dann auch ein bisschen irgendwie oder sehr, sehr kritisch irgendwie zu sehen, weil er irgendwie einfach auch keine Möglichkeit mehr hatte, irgendwie innerhalb dieses deutschen irgendwie Filmförder irgendwie Systems irgendwie halt nur ansatzweise seine Werke, so wie er sich das vorgestellt hat, irgendwie umzusetzen. Und es fehlte irgendwie halt eben auch irgendwie die Möglichkeit, irgendwie halt unabhängige Produzenten halt zu finden. Und ich kann mich erinnern, das hat mir Jörg damals erzählt, und ich dachte, wow, super. Natürlich haben wir beide total drüber gelacht, aber eigentlich ist es traurig, weil er dann irgendwie halt auch mal versucht hat, eben eine Filmförderung zu bekommen, irgendwie über einen Film, irgendwie über einen Serienkiller, die dann mit der kolossalen Begründung abgelehnt worden ist, irgendwie halt damals irgendwie von der Filmförderung, also von der Berliner irgendwie Filmförderung irgendwie. Naja, der irgendwie halt irgendwie Killer ist ja am Anfang schlecht und am Ende ist er ja auch noch schlecht. Da ist er ja ein böser Mensch. Da ist ja gar keine Entwicklung irgendwie in ihrem Drehbuch zu erkennen halt, ne? Das lässt natürlich auch tief blicken. Ja, wie dokumentieren wir das Böse? Das hat Andreas gerade sehr gut formuliert und Jörg noch viel besser in seinem Buch. Insofern dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Wir machen weiter hier am Paseo San Juan. Es ist mittlerweile kurz vor 9:30 am Abend, an diesem Montagabend. An diesem herbstlichen Abend, Gott sei Dank nicht kalt, aber kühl. Dem Ü-Wagen geht noch nicht der Saft aus. Der Ü-Wagen hat immer noch genug Stoff zum Präsentieren und auch immer noch genug Energie in den Batterien. Barcelona, Kinostadt. Ich brauche das nicht alles hier zu erzählen, wie toll die Stadt eigentlich trotz des Kinosterbens immer noch ist, wie viele Festivals es gibt in Edit und Festival des Deutschen Films in der Filmotheca. Es gibt also immer einiges zu sehen, und wer Kinofan ist, der weiß das zu schätzen, ne? Zum Beispiel Riesenschinken kommen natürlich auch, Phänomena-Kino, da wird natürlich dann Gladiator 2 geguckt, Gladiator 2, wer Lust hat, auf sowas, sich sowas anzutun. Bammel, was hast du auf deinem Programm, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst, und wie wäre der Ausblick, der Kinoausblick auf dieses Herbstende, auf den Winter, der in 2 Wochen anfängt? Angefangen mit der Agnes Varda-Ausstellung. Das ist genau das komplette Gegenteil von Gladiator 2. Aber hallo! Im CCCB. Die läuft noch bis zum 8.12., da müsst ihr euch selber eilen. Ich kann dir empfehlen, die Ausstellung. Ich habe sie gesehen und nehmt euch Zeit mit. Es werden so gut wie alle Filme von ihr gezeigt. Es werden ihre Installationen gezeigt, alles, was sie geschaffen hat. Und man hat immer noch nicht Zeit genug. Also mit 2 Stunden kommt man nicht hin. Man muss schon 3 Stunden mindestens einplanen. Ja, Infos unter cccb.org bis zum 8. Dezember, täglich von 10 bis 20 Uhr. Dann finde ich eine Ausstellung spannend, die in der Filmotheca läuft. Die geht los am 4.12., das heißt, zum Zeitpunkt, wo diese Sendung ausgestrahlt wird, habt ihr genügend Zeit, euch das anzuschauen. Familia Guerra, Material del Archivo de Pere Noguera heißt er. Das ist ein Fotograf und Videokünstler aus Barcelona, der so eine Videoinstallation zum Thema Krieg speziell mit Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ab 4.12. täglich von 10 bis 14 Uhr und 16 bis 21 Uhr. Infos unter filmotheca.cat. Und super spannend finde ich eigentlich, wie immer, wenn ich hier in Radio Niemandsland zu Gast bin, das Phänomena Kino zu erwähnen. Die, kleinen Moment, ich muss mal kurz hier schauen. Ah, ja, genau, am 5.12. geht's los. Fantasma 2024. Der Kellner bringt gerade den Kaffee. Ja, jetzt gibt's was Warmes. Genau, jetzt gibt's was Warmes. Sowohl temperaturmäßig als auch andale. Prozentmäßig. Andale, andale. Gracias. Muchas gracias. Que bien lo haces. Ja, ja, ja. Also los geht's am 5.12. Das heißt Phantasma 2024. Festival des fantastischen Films. Es gibt tolle Filme dort. Und direkt am ersten Abend um 22.30 Uhr El Gato de las Nueve Colas, die neunschwänzige Katze auf Deutsch, von Dario Argento, ein Regisseur, den ich sehr verehre. Und einer seiner Schüler hat einen Film in dem Programm, nämlich Michele Soavi, der heißt La Secta, die Sekte. Ein absolut bizarrer, psychedelischer, drogenbeeinflusster Horrorstreifen, also so ein sogenannter Giallo, von 1991, den ich meinen Gästen unbedingt hier ans Herz legen möchte, am 7.12. um 21.20 Uhr im Phänomena-Kino. Und anschließend an das Festival ab dem 11. Dezember haben die noch einen anderen Film parat, aber ich gebe erstmal das Mikro nochmal zu meinen Kollegen rüber, damit ich hier nicht der Einzige bin, der Filmtipp ins Mikro quatscht. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, Freedom on the Airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemandsland. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Filmtipp, Andreas. Was empfiehlst du Hörerinnen und Hörern? Kann ja zu Barcelona Filmtipps gar nichts sagen. Ja, generell, ich meine, die Filme laufen ja international in allen Kinos. Ja, gut, was hier spezifisch läuft an spanischen Filmen, das kennst du natürlich nicht. Wobei, aber jetzt, darum kümmern wir uns schon. Ja, ja, okay, das ist schon irgendwie klar. Wobei ich irgendwie sagen muss, ganz persönlich, im Gegensatz zu meinem irgendwie Freund irgendwie Bammel, habe ich irgendwie so eine leichte irgendwie Erschöpfungszustand, was das Kinogehen irgendwie angeht halt so. Also ich freue mich sehr irgendwie zum Beispiel irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie am Mittwoch irgendwie halt in ein besagtes Phänomena irgendwie gehen, um, das ist eben ja auch ganz wichtig und ich freue mich irgendwie drauf, uns The Substance irgendwie anzuschauen halt so, weil irgendwie halt, ich bin ehrlich gesagt irgendwie inzwischen nicht mehr irgendwie derjenige, der wirklich irgendwie, was das aktuelle irgendwie Film- und Kinogeschehen irgendwie angeht, da irgendwie auf dem Laufenden bin, ganz irgendwie einfach, weil vieles irgendwie für mich sich auch irgendwie auch in Filmen irgendwie halt einfach irgendwie auf so eine Art und Weise wiederholt, die mir persönlich nichts mehr, also bringt, muss ich ganz ehrlich irgendwie sagen halt. Was jetzt irgendwie natürlich nicht ausschließt, dass es immer noch irgendwie gute irgendwie Filme irgendwie gibt halt und immer wieder auch gute, irgendwie neue irgendwie Filme gibt. Das will ich gar nicht irgendwie in Abrede stellen halt, aber ich bin irgendwie halt, für mich haben sich irgendwie viele Parameter irgendwie seit meinem quasi Kinohaus irgendwie verschoben, verändert. Ich habe irgendwie eine große Leidenschaft irgendwie halt entwickelt zum irgendwie Genre des irgendwie Musikdokumentarfilms halt und auch ein gewisses irgendwie Wissen mir darüber irgendwie angeeignet. Finde deshalb zum Beispiel auch solche großen irgendwie Musikdokumentationsfestivals wie jetzt irgendwie das in Edit, wo ich leider nicht irgendwie da sein konnte, irgendwie äußerst irgendwie spannend. Mag dieses Genre irgendwie das, der Musikdokumentation irgendwie halt auch sehr gerne irgendwie halt und da irgendwie ist es dann irgendwie halt schon noch ein bisschen irgendwie anders. Aber ich hätte jetzt speziell auch im Hinblick, was jetzt irgendwie dann in den nächsten Monaten irgendwie, also ehrlich gesagt, ob jetzt Gladiator 2 irgendwie ins Kino kommt oder ist es mir im Grunde genommen irgendwie inzwischen ein bisschen sehr, sehr egal irgendwie geworden halt. Atención, aquí habla Niemandsland. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Gut, Niemandsland, wissen ja meine Hörerinnen und Hörer, wir bringen eigentlich gute Filme. Das heißt, wir unterscheiden nicht zwischen Genres oder zwischen Nationalitäten, sondern ich gehe da meinem eigenen Instinkt nach und versuche natürlich nur Filme zu präsentieren, die ich selber gesehen habe und die mir gefallen haben. Schlechte Kritiken bringe ich eigentlich so gut wie nie, höchstens mal in einem Ausnahmefall, wo mich wirklich ein Film geärgert hat. Aber kommen wir zurück zum aktuellen Bammel. Andreas hat gesagt, Musikfilme, ganz wichtig, mir auch. Das In-Edit-Festival fand ich toll, war auch dieses Jahr wieder ein cooler Event. Aber es gibt einen Musikfilm, ein Musical, das genau nach diesem Horrorfilm-Festival anschließt, nämlich ab dem 11. Dezember. Nicht nur im Phänomena, aber im Phänomena läuft er im Original mit spanischen Untertiteln, weil der Film ist mehrsprachig gedreht worden. Ein Film aus Mexiko, größtenteils vermutlich in spanischer Sprache. Emilia Perez ist der Titel und der Regisseur ist ein Franzose, der heißt Jacques Audiard. Den haben wir hier schon mehrfach besprochen. Also Didi hat mal eine Kritik gemacht zu seinem Film Sisters Brothers. Das ist so ein ganz bizarre Neo-Western, würde ich sagen. Ich habe mal besprochen Un Profeta, ein toller Gangsterfilm aus Frankreich. Und Der Geschmack von Rost und Knochen, den mag ich auch immer noch gerne schmecken, beziehungsweise habe ich noch in bester Erinnerung. Und er hat einen neuen Film gemacht, dieser Typ. Der hat in Hamburg beim Filmfestival, da schließt sich der Kreis, zu meiner Heimatstadt Hamburg, den Douglas Sirk Prize gewonnen, was auch immer das sein mag. In Cannes hat er den Jurypreis gewonnen. Es ist ein Musical aus Mexiko und es geht um einen Drogenbaron, der eine Geschlechtsumwandlung vorhat, vom Mann auf Frau. Und die Titelrolle spielt die transgeschlechtliche spanische Schauspielerin Carla Sofra Gasson. Und dieser Film hat für ordentlich Aufsehen gesorgt. Also man kann sich eigentlich schon vorstellen, ein mexikanischer Drogenbaron, der eine Geschlechtsumwandlung machen will mit dem Geld, was er verdient hat, und daraus ein Musical zu machen. Da kackt jede Netflix-Serie über Narcos oder was weiß ich völlig ab. Das ist auf jeden Fall ein spektakuläres Erlebnis und auf den Film freue ich mich sehr. Ab 11. Dezember in vielen spanischen Kinos und hier in Barcelona im Phänomena-Kino. Das wäre so mein abschließender Tipp für den Kinomonat Dezember. Dann hoffen wir, dass deine Erwartungen erfüllt werden bei diesem mexikanischen Trans-Gangster-Narco-Streifen. Den gucke ich mir dann auch an, wenn er in Berlin laufen sollte. Der läuft seit, ist interessant. Gut. Seit, ich habe es mir extra rausgesucht. Der läuft schon. In Deutschland seit 21. November verliehen vom Seit 21. November kann nicht sein. 23, weil wir haben erst den 18. November. Er startet am 21. November. Dann kann ich eher sehen, wenn ich jetzt wird verliehen von unserem Lieblingsfilmverleih Neue Vision. Gut, abschließende Worte. Was erwartet ihr in Zukunft von der Kinokultur? Bammel, wirst du dabei bleiben? Wirst du versuchen, weiter das schräge, nischenhafte Underground-Kino zu propagieren und vielleicht auch zu fördern? zu zeigen vielleicht auch. Gibt es da vielleicht irgendein Projekt? Werde ich auf jeden Fall, aber viel wichtiger finde ich ist, move your ass and your mind will follow. Also bewegt euren Arsch in die dunklen Kinosäle und ihr werdet immer wieder ein Erlebnis finden und das finde ich wichtig. Gehen wir gemeinsam ins Kino, weil Filme gehören auf die große Leinwand. Fertig. Da bin ich einverstanden. Allein die Bewegung aus dem Haus oder von wo man auch ist, in den Saal einzutreten, überhaupt den Weg zurückzulegen, zu warten vor der Kasse, in den Saal einzutreten. Irgendwann geht das Licht aus und auf einmal kommt die Erkennungsmelodie. Das ist schon toll und das macht schon Riesenspaß. Gut, Andreas, abschließende Worte. Hier im Niemandsland, in Barcelona. Also da kann ich natürlich Bammel nur zustimmen. Filme gehören ins Kino, eigentlich irgendwie alles andere ist wirklich nur Cocolores, genau, Cocolores halt. Und ich bin ein bisschen irgendwie, also insgesamt irgendwie ein bisschen irgendwie vielleicht, also naja, vielleicht stimmt das irgendwie auch nicht halt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein bisschen irgendwie skeptischer, wie sich das alles irgendwie quasi in der Kinowelt irgendwie entwickeln wird halt, weil auf der anderen Seite reißt es dann, es reicht ja auch schon, wenn es einzelne Filme irgendwie rausreißen irgendwie halt, ne? Und ich meine, da bin ich irgendwie auch von überzeugt, dass das irgendwie halt auch irgendwie weiterhin der Fall sein wird. Es wird nie wieder, glaube ich, irgendwie so, wie wir unsere goldene Kino-Jahre irgendwie in den 90ern irgendwie hatten, halt so wahnsinnig großartige Aha-Erlebnisse irgendwie geben halt. Da glaube ich, irgendwie ist natürlich inzwischen einfach auch irgendwie halt speziell natürlich durch diese Möglichkeit, das darf man irgendwie nie vergessen, halt als wir irgendwie unsere Hochzeit des Kinos irgendwie hatten, gab es eben auch noch kein Internet und das Entdecken von Filmen war erst nur im Kino irgendwie möglich und das ist das, was wir auch irgendwie halt uns auf die Fahnen geschrieben hatten, was wir auch geleistet haben. Das lässt sich nicht mehr wieder irgendwie quasi zurückbringen halt, aber ich glaube irgendwie dann insgesamt, es wird immer wieder, und das reicht ja eigentlich auch schon, wie es immer wieder irgendwie großartige, lesenswerte irgendwie Bücher irgendwie gibt, wird es auch immer wieder irgendwie großartige, sehenswerte Filme bringen. Und was will man eigentlich mehr? Hoch lebe das Kino. Tschüss Bammel, vielen Dank. Agur, adeo, goodbye. Goodbye. Gute Nacht. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandsland! Dieses Mädchen allein am schwarzen Tümpel will ich knien. Wenn alle anderen fürchten oder tot sind, setz ich meinen letzten Mut aufs Spiel. Gegen alle Furcht und jede Einsicht fordert sie den Teufel aufzuziehen. Seinem eigenen Sumpf soll er ertrinken. So schön sang sie am Abgrund dieses Lied. Ich wünschte, dass ich wüsste, was sie sang. Ich wünschte mir, ich hätte dieses Lied. Dann würde ich singen, singen, singen. Doch ich hab nur die. Letzte Zeiten. Ohne Grund ist dieser schwarze Teil. Und ohne Grund zerstören wir, was wir halten. Am Anfang und am Ende sind wir gleich. Sie sagen,